Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Spike Lee gilt als Mitbegründer des New Black Cinema der 80er und 90er Jahre. Aber anders als manche Weggefährten ist er wagemutig geblieben. Bis heute. In seinem jüngsten Film Black Klansman, da erzählt er eine Geschichte aus der Zeit der US-Bürgerrechtsbewegung, die absurd erscheint. Ein afroamerikanischer Polizist infiltriert den rassistischen Ku Klux Klan. Was ein bisschen nach Posse klingt, wird bei Spike Lee zu einer Parabel über den Rassismus in den USA, über den Rassismus damals und heute. Hartwig Tegler stellt unseren Film der Woche vor. Einmal im Black Klansman schauen Mitglieder des rassistischen Ku Klux Klan Birth of a Nation von 1915. Diesen Meilenstein der Filmgeschichte, formal innovativ, weil Regisseur D.W. Griffith beispielsweise die Parallelmontage als filmisches Mittel etablierte in seinem rassistischen Machwerk. Das inszeniert Spike Lee seinerseits jedoch selbst als Teil einer Parallelmontage, wenn er einen alten Afroamerikaner, gespielt von Harry Belafonte, unerträglich genau erzählen lässt, wie ein weißer Mob 1915 seinen Freund lynchte. So wird Black Klansman auch zum Diskursfilm, weil sich unterschiedliche Schichten des Rassismus in den USA berühren, auch in ihren Bildern, Kinobildern. Black Klansman ist politischer Diskurs und auch Blaxploitation, also Kino schwarzen Selbstbewusstseins, Satire und mitunter saukomisch, wie liebevoll selbstironisch. Wenn Ron Stallworth als erster schwarzer Cop in seiner Behörde den Dienst antritt und erst seinen unglaublich imposanten Afro glättet vor einem imaginären Spiegel, kräuselt sich da etwa noch ein Härchen raus, so wie jemand anders den Sitz der Krawatte kontrollieren würde. Herrlich. Diese Spannbreite zwischen historisch-politischer Realität, die sich mit Wut und Witz, mit Satire und Agitprop auch an der Absurdität eben der Realität reibt, das macht die Kraft und die Kunst von Black Klansman aus. Ein Film, der eine Geschichte erzählt, die man, hallo, hier ist Ron Stallworth, wenn sie sich so nicht zugetragen hätte, wohl kaum glauben würde. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist David Duke. Alles beginnt, based übrigens on a true story, mit einem Telefonanruf. Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke? Also Ron Stallworth, gespielt von Denzel Washingtons Sohn John David, damals Anfang der 1970er Jahre. Soweit ich mich erinnere, was kann ich für Sie tun? Zu Zeiten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ron ruft aus einer Schnapsidee heraus beim örtlichen Ku Klux Klan an und legt so los, dass seine weißen Kollegen am Schreibtisch nebenan im Büro den Mund nicht mehr zukriegen. Der afroamerikanische Cop also in der Kontakt-Hotline des Ku Klux Klans. Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat. Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner. Gott segne das weiße Amerika. Doch die Einladung, in die Organisation der schwarzen Hasser einzusteigen, gestaltet sich, das liegt nun einmal in der Natur der Sache, beziehungsweise der Ethnie, schwierig, weil Ron eben ein Schwarzer ist. Also braucht der Undercover-Cop ein weißes Alter Ego und bekommt es in der Gestalt von Flip Zimmerman, gespielt von Adam Driver. Am Ende haben die beiden Undercover-Agenten Ron und Flip den Anschlag des Ku Klux Klan vereitelt. Happy End? Schon denken wir Kinogänger gleich Abspann. Noch ein schöner Song aus dem Soundtrack. Marvin Gaye, Curtis Mayfield oder die Temptations oder... Und dann verpasst uns Spike Lee eine Breitseite, die es in sich hat. Indem er umschneidet auf die Aufnahmen aus Charlottesville in Virginia im August 2017 vom Aufmarsch von Rechtsradikalen und des Ku Klux Klans, wo ein Weißer in eine Gruppe von Gegendemonstranten fährt und die 32-jährige Heather Heyer tötet. Alles, was Spike Lee erzählt hat aus den 1970ern, von dem umfassenden rassistischen Hass, von der Lust auf die Vernichtung derer, die man vorher zum Untermenschen deklariert hat, das alles wird jetzt des Mantels der Fiktion entkleidet. Der Zeitsprung ins Heute in Black Klansman ist gnadenlos wie konsequent. Was hätte Spike Lee auch sonst machen sollen, wenn er nun mal einen Film über den Rassismus in den USA drehen wollte? Black Klansman ist ein großer, ein sehr großer und wütender Film.